was stimmt? Testen Sie Ihr Hörverstehen und wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Reagieren Sie nach dem Signal. Aussage 1. Tahina bewirbt sich aktuell auf Jobs als Softwareentwicklerin. Falsch. Sie arbeitet schon als Softwareentwicklerin. Aussage 2. Marco ist schon in Südamerika und sein Zimmer ist frei. Richtig. Jill und Ozan suchen kurzfristig eine Person, die dort einziehen möchte. Aussage 3. Tahina könnte mit ihrem Geld maximal einen Monat lang im Hostel bleiben. Richtig. Wenn sie kein Zimmer findet, muss sie in ein Hostel. Und länger als einen Monat könnte sie das nicht bezahlen.